Hallo? Hörst du mich? Nein, ich höre Pogo-Radio. Immer mittwochs auf Bermudafunk von 23 bis 24 Uhr. Oder auf Pogo-Radio. Ich hab mir das schön gemacht. Das war Apfel. Das war... Das künstlerische Gesamtkonzept, bitteschön. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der, sagen wir mal, der 24.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Vera und der Marcel. Nabend. Die mich heute Abend tatkräftig unterstützen. Gerade eben, da lief das Lied von, nicht von Swinging Utters, wie es vielleicht manche gedacht haben, weil es so klingt, sondern von der The Infidels. Ein Song von ihrer Platte Evolution von 2013. Die kommen aus Gelnhausen. Aus was? Aus Gelnhausen. Gelnhausen. Wo das irgendwas sein mag, glaube ich, irgendwo im Sauerland, Ruhrpott. Ach, die sind aus Deutschland. Gelnhausen ist, glaube ich, Deutschland, ja. Ja, wer weiß das nicht. Ja. Ja, überall sein können. Aber interessant. Aber du kennst dich doch aus, oder? Du musst ja wissen, wo Gelnhausen ist. Gelnhausen, wahrscheinlich immer bei Hausen. Im Kreis Hausen. Oder bei Gelen. Ja. Kreis. Ja. Egal. Jedenfalls hätte ich nicht erwartet, dass sie aus Deutschland kommen. Also, ich sehe es, wir sind, der Livestream läuft auch und der Hosche ist auch wieder am Start. Und da könnt ihr jetzt mal hier recherchieren als Online-Redaktion, wo Gelnhausen sich befindet. Währenddessen, was schreibt denn da wieder? Habe neulich recherchiert und dabei festgestellt, dass es noch eine Band namens Loaded gibt. Und da spielt doch tatsächlich Duff McKagan von Ex Guns N' Roses Gitarre und singt. Rüdi, hast du da nicht Angst vor Verwechslung, wenn du im Loaded-T-Shirt rumrennst? Erstens renne ich nicht, ich sitze nur rum und das sieht mich niemand. Außer die Leute, die jetzt hier die Webcam gerade angucken, die jetzt gerade eingeschaltet ist. Die wir auch sehen. Ja, genau. Ja. Ja, und die Leute sehen wir ja auch. Ja, und die Vera, die jetzt hier zu Gast ist, ist nicht die Vera von Selfmade Millionaires, weil die Vera von Selfmade Millionaires, die wohnt in Australien. In Australien, genau. Ja, sollen wir euch mal vorstellen? Ja, der Marcel, Gitarrist bei Kommando Petermann. Bassist inzwischen. Achso. Ja. Bassist bei Kommando Petermann. Bist du genau. Abgestiegen oder was? Ja. Als Nachfolger des unersetzbaren Richies am Bass. Ja. Habe ich die Gitarre in die Ecke gestellt und spiele jetzt nur noch Bass. Ja, das ist auch eigentlich, da hast du ja mehr Bewegungsfreiheit auch, ne? Ist gemütlicher. Ja. Ja, aber auch macht Spaß. Kann ich anders sagen, ja. Macht Bock. Ja, und Vera, was mit dir? Ja, ja. Ich bin mehr so. Ja, mehr so zum Saufen dabei. Ja, genau. Als Saufanhang. Saufen und Quatschen ist mehr so meins. Also Instrument spielen Instrument spielen braucht man eigentlich nicht. Also nee. Ich nicht. Ich kann nee. Auch so saufen und quatschen. Das stimmt. Das ist eigentlich eher mehr so eine, ich weiß auch, eine dumme Angewohnheit eigentlich. Ja. Ja. Ja, das ist immer, hält eigentlich nur ab davon. Ja, ist laut. Ja. Und man kommt nicht zum Saufen. Ja, ist auch ein Haufen Arbeit. Das ist echt doof. Ja. Ja. Ja, das ist es. Warum können die Leute sich einfach nur treffen und saufen? Warum müssen sie da dann auch einen Proberaum mieten und dann irgendwie so umständlich sich dann noch streiten und Lieder machen und was ich alles? Und das ist ja nicht das Schlimmste, wenn sie das dann für sich behalten. Aber wenn sie nach draußen gehen und Demos aufnehmen und anderen Leuten damit auf den Keks gehen. Noch schlimmer. Und allen davon erzählen müssen. Genau. Sagen, hör mal, ja, voll und dann, gut. Dann will man sich mit seinen Kumpels irgendwo treffen und dann spielt wieder so eine laute Band, man kann sich nicht unterhalten. Ja, genau. Schlimm. Was machst du heute? Ich gehe zum Konzert. Ja, super. Ja, super, ja. Können wir uns ja bei draußen beim Rauchen mal 5 Minuten unterhalten. Mhm. Die erste Frage ist, hat die Band schon aufgehört? Dann kann ich wieder reingehen. Ja, wir machen jetzt weiter mit Musik, nämlich Kommando Petermann. Schon lange nicht mehr gehört hier. Die Band hat auch gerade Probleme mit Live-Auftritten, ne? Weil irgendwie die Hälfte ist ja krank. Früh verrentnet. Ja. Die Vergreisung schreitet voran. Ja. Ja, und irgendwer ist immer halt im Ausland oder arbeiten oder dein Zimperlein und ja. Das ist nicht mehr, die Leute sind nicht mehr mit nicht mehr so dabei. Also es wird halt wenig gesoffen, ne? Dann probt man nicht und so. Das ist nicht mehr mit vollem Melan dabei. Dann gehen sie wegen irgendeinem Zimperlein zum Arzt und kriegen dann alle Zähne gezogen und am Schluss hängen sie dann da und können gar nichts mehr. Aber bald kommt ein neuer Song auf einem Sampler raus und den müsst ihr alle gar nicht hören, weil der ist voll gut. Was denn? Was für ein Sampler? Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Der ist noch nicht raus, obwohl er schon seit Dezember wollte das Lied haben. Ja. Und haben sie es auch schon länger und der kommt irgendwann raus, aber der hat von anderen Bands die Aufnahmen. Ich frage mich nicht. Ich vergesse, muss den Berten mal fragen, wie der Sampler heißt. Auf jeden Fall, der Song heißt Die Briefe meiner Freundin. Ach, das habe ich noch gar nicht, das Lied wahrscheinlich, oder? Hier. Ja, das hast du noch nicht. Achso, das ist exklusiv. Ah, dann spielen wir jetzt hier mal ein Lied von der Angst und Sehnsucht von eurer ersten Platte, glaube ich, war das, ne? Ja. Von 2011. Bevor es H&M gab, heißt das Lied. Fertig. Wir erwarten sowas wieder hier. Ja, das war gerade eben Kommando Petermann mit dem Lied Bevor es H&M gab. Und der Marcel von Kommando Petermann, der Bassist, sitzt gerade hier und die Vera sitzt auch hier. Ja. Wegen dem Freibier. Reimt das sich ist gelogen. Ja. trinke kein Freibier. Ja. Ja. Soll ich diese Frage beantworten? Nee, gar nicht. Ich habe gar keine Frage. Habe ich eine Frage gestellt? Naja, aber da steht so eine Frage da auf diesem Display. Ach so, frag an Marcel als alten Potzer. Aus Potz kommt doch auch die Hip-Hop-Kombo ATM. Hattest du Kontakt mit diesen Leuten? ATM? Ja, ist das A-Team. A-Team? Ja. Achso, ich habe gesagt ATM. Hätte ja auch sein können. Nee, ist das wie das A-Team. Großartige Band. Ja. Habe ich ja noch die großartige Maxi-Single von mit, wie ist das? Alarmstruf? Nee, kein Kommentar. Mhm. Alarmstufe Rot. Riesenplatte. Allerdings muss ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass ich aus Ports komme, was ich tatsächlich nicht tue. Wenn ich da viel Zeit verbracht habe und da lange Nächte und Abende gesoffen habe und da viel Zeit meines Lebens verbracht habe. Aber ich kenne die, vom A-Team direkt nicht. Ich kenne einen, der hat da mal gesungen, aber erst nach dieser Platte, die ich habe. So gesehen. Aber du hast ja schon bei anderen Bands gespielt, ne? Ja. Bei, zähl's mal schnell auf. Von Hoshi, nur von Hoshi. Bei Dumbbell habe ich gespielt. Ich habe mal mit von Hoshi, mit dem habe ich noch gespielt. Nopes. Mit den Nopes habe ich gespielt. Mit Treibsand habe ich gespielt. Mit Interocitor habe ich gespielt. Mit den Sonic Allstars habe ich mal gespielt. Ich habe mit Bratz und wie hieß die noch? Alten Band von Xenia. Ja. Ich weiß nicht mehr. Und Scream Tarts Under Protest. Genau, da habe ich mal mitgespielt. Und diversen anderen Sachen, mal kürzer, mal länger. Aber das sind so die Sachen, wo ich länger mitgespielt habe. An welche erinnerst du dich noch am liebsten? Am liebsten? An welche Zeit, in welcher Band? Das war eigentlich mit allen Bands irgendwie geil. Ja. Beim Rotator waren wir ständig nackt. Ja. Bei den Nopes irgendwie auch. Und nicht bei den Konzerten, die ich gesehen habe, leider. Nee, bei den Nopes waren wir ständig besoffen. Bei Dumbbell waren wir viel unterwegs. Da haben wir viele Lieder gemacht. In Spanien und so, ne? Da waren wir tatsächlich europaweit unterwegs, weil der Gesang auf Englisch war. Und da, genau. Sonst kommst du mit deutschem Gesang kommst ja schlecht aus Deutschland raus, wenn du nicht Rammstein bist oder so. Ja. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich auch wie diese Band, die ich jetzt spielen werde, nämlich Illegale Farben, ist eine Kölner Band. Da spielt auch einer mit von Bazooka Zirkus. Oh, echt? Ja. Die gibt es ja immer noch, zu meiner Überraschung. Wir haben jetzt Habe ich auch gedacht, dass es die jetzt nicht mehr gibt, ne? Wegen Abschiedstour haben wir auch gemacht, aber jetzt irgendwie kommt wieder was Neues, oder wie, ne? Nein, die spielen im August wieder. Ja. Ja, und auf Beziehung, würde ich mal sagen. Illegale Farben und irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist so, glaube ich, ein bisschen Gene Pool dabei, aber das habe ich jetzt nicht gelesen, das habe ich nur so irgendwie geträumt wahrscheinlich. Ja, lass doch mal rein. Ja. Machen so ein bisschen Pop Independent Zeug. Egal, ich spiele es trotzdem. Mach mal. Ja. Und alles, was du bist, kommt So, der Horschi bringt mich gerade durcheinander. Er meint wieder, übrigens hört man euch im Hintergrund. Das kann gar nicht sein, weil der Regler unten ist. Höchstens ist es wieder irgendeine falsche Source ausgesucht. Das gucke ich jetzt mal. Oder der verarscht mich, dieser Typ. Das Schlimme ist ja, dass er so viele Hintergrundinformationen hat. Zum Beispiel auch über einen Marcel. Und er will aber seine Identität nicht verraten. Das kann alles gar nicht sein. Jetzt gucke ich mal hier bei Ton. Eingabe der Hoshi ist eigentlich ganz viel. Der Hoshi, der schreibt es jetzt wahrscheinlich immer irgendwie, man hört euch im Hintergrund, um mich zu ärgern. Der wohnt nebenan. Ja, wahrscheinlich. Illegale Farben, eigentlich eine coole Band, ne? Ihr habt gemeint, so ein bisschen wie Dackelblut. Ja. Ja, auf der Bühne sehen sie jetzt nicht so aus, also. Aber. Das macht ja nichts. Ja, macht nichts. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja. Hört sich auf jeden Fall sehr geil an, finde ich. Ja. Okay, ne, Hoshi fragt auch noch irgendwie, wie viel dieser Bands, der vielen Bands, die du gespielt hast, hast du am liebsten gespielt? Die Frage hast du schon beantwortet. Hat er nicht zugehört? Hört er nicht zu oder was? Ich muss den hier, glaube ich, irgendwie aus dem Chat, wenn ich jetzt hier so ein Master-Typ wäre, dann könnte ich den wahrscheinlich hier ignorieren. Ja, ich könnte ihn ignorieren. Oder aus dem Raum kicken. Guck mal, was ich alles kann. Ich kann aus diesem Raum verbannen. Aus dem Raumschiff verbannen. Ich kann ihn anzünden und du kannst ihn gleichzeitig... Anzünden. Nee, ja, doch, da steht's. Ja, da steht's. Anzünden, ja, anzünden sein DSL-Modem zerstören. Könnte ich alles machen. Mache ich aber nicht. Ja. Also, es ist hier die gelbe Karte. Habt ihr was dagegen, wenn wir noch ein Lied spielen? Nee, aber ich wollte gerade noch sagen, der Voyeur von Treibsand ist natürlich ein Riesenhit. Mhm. Aber nicht der größte. Ich guck mal, ob ich sowas habe. Aber den größten, den gibt's gar nicht. Treibsand. Jetzt muss er auch den Namen nennen. Der Voyeur. Komm, den spielen wir jetzt einfach mal, ne? Ja, ja. Super. Aber nicht wegen Hoshi, sondern wegen allgemein, wegen jedem hier. Dazuhört und jede. Auch vor allen Dingen, weil es noch eine andere Band gibt, die auch Treibsand heißt, die oft mit uns verwechselt wird. Das sind so zwei dicke, pummelige Kerlchen mit Ziehharmonika und so weiter. Und die Verwechslungsgefahr ist auch groß. Klaus und Klaus oder sowas? Oder? Ja, nicht so gut wie Klaus und Klaus. Treibsand mit Der Voyeur. Die Platte hieß Millennium. Das war auf dem Sampler Madness drauf. Sampler, genau, auf dem Vitaminepillen-Sampler war das damals. Ach, damals. Ach du Scheiße. Ja. Ah, okay. Das neue Super-Kodak-Fernglas mit Nachtsichtobjektiv im anonymen Wohnblock-Bunker im Großstadt-Krieg. Tausend Klingeln an der Tür. Chef, die Kinder schlägt, der alte Fritze kommt wie Puppen und unser Pornofilme drehen. Doch manchmal spürt einer seine Gier. manchmal flüstern sie hinter dir. Wer will hier hinter Fenster? Wer will hier hinter Fenster? Ein inneres Verlangen deckt bis zu sieben Frauen. Ob verlierst du mit dem Pferd, das reicht sie ganz genau. Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Der Voyeur von der Band Treibsand. Erzähl mal was zu der Band. Großartige Formulation, die es, die ein Demo rausgebracht hat in den 90ern und diesen Samplerbeitrag und noch einen auf Vitaminepillen rausgebracht hat. Wir haben um Köln viel gespielt, haben uns dann auf der Rückfahrt von einem Konzert zerstritten, weil die einen noch zum Meckes wollten und die anderen nicht, und dann haben wir uns geprügelt und das war's mit dieser Band. Also schon ziemlich ruhmreich. Ja. Ja. Wichtiges Streitthema auch. Also. Ja, wenn man halt nachts um 4 Uhr aus Bonn zurückfährt, die eine Hälfte völlig blau und einer fährt und will noch zu Meckes und sagt, der hat aber um 4 nicht mehr offen. Der meint, der hat doch offen. Ja, dann ist schnell, da kann man schnell sich mal drüber entzweien. Ja, also wenn man betrunken ist und nachts, dann gibt's immer irgendwie einen Grund zu streiten eigentlich, wenn man sucht. Würde ich mal so behaupten. Wenn man es provoziert. Ja. Yep. Ja. Ansonsten gibt es dieser Band nicht viel zu sagen. Die gibt es halt schon sehr, sehr lange nicht mehr. So ungefähr ja. 18 Jahre oder so. 18 Jahre, ja. Ja. Schlagzeuger hat danach angefangen, Elektro aufzulegen und Elektro zu machen und so. Und was mit dem Rest so ist, weiß ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Und wer war der damals noch zum Meckes wollte? Was macht der jetzt? Das verrate ich nicht. Der sitzt jetzt hier im Studio. Ja, wir können weitermachen mit einem tollen Lied von der Band Kommando Petermann. Nämlich das Lied Was muss ich tun? Ah. Oder? Ja, das ist ja nicht mehr unseres. Das hat der Berten ja geklaut und mit zum dummen August genommen. Ach. Ja? Ja, auf der Platte ist es ja drauf gewesen, aber die haben das ja nochmal aufgenommen. Ja. Und die spielen das halt, wir spielen es live nicht mehr, die spielen das live halt inzwischen. Gab es da ein bisschen Beef? Nö, gar nicht. Hat sich da jemand geprügelt? Nein. Nein? Nein. Nee, da kann ich leider nichts zu berichten. An der Beef-Front. Ja, um einfach jetzt mal den dummen August zu dissen, spielen wir jetzt einfach diese Version von Petermann. Ja. Ja, groß an Berten. Beide wie ein Paar in dieser neuen Bar. Aus den Boxen tönt Musik, die früher mal modern war. Ich hab nicht vergessen, was du gemacht hast. Du erzählst von diesem Buch, das du gelesen hast. Ich glaube, es geht darin um Angst und Sehnsucht und um Hass. Die neue Platte von Lou Reed hat dich doch sehr berührt. Dazu habe ich keine Meinung, ich hab sie noch nie gehört. Ich höre dir nicht wirklich zu, ich schau in dein Gesicht. Ich frage mich, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will. Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will. Dein neuer Freund macht jetzt Musik, das finde ich interessant. Wird der Sommer noch mal gut, darauf bin ich auch gespannt. Der Moderator von Sat.1 geht jetzt zu RTL, der war auch früher schon mal besser. Die Zeit vergeht so schnell, der Weg zur Arbeit fällt dir schwer. Es ist so viel Verkehr und die Krankheit deiner Mutter belastet dich sehr. Ich höre dir nicht wirklich zu, ich schau in dein Gesicht, frage mich, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Genau, das gleiche nochmal. Ja, dafür sind wir doch hier. Ja, erzählt mal hier ein paar Hintergrundinformationen zu dem Lied. Ja, genau. Ich hatte dem Rüdi gerade erzählt, dass wir das Lied, dass es auch damit zusammenhängen kann, dass der dumme August das jetzt hat. Weil wir haben das irgendwann nicht mehr live gespielt, weil der Berten das nicht gleichzeitig auf der Gitarre spielen und singen wollte. Konnte. Wollte. Aber unser Sänger hatte halt währenddessen, wenn der Berten das gesungen hat, hatte nichts zu tun während des Konzerten dann, außer dann zu saufen. Das sah zwar ein paar Konzerte lang sehr gut aus, aber auf Dauer war es auch nicht so das Wahre. Und da wir so viele neue Granaten in der Hinterhand hatten, ist das dann hinten runtergekippt. Übrigens, im Background-Vocals gerade auf diesem Song hat Vera gesungen, die ja hier im Studio anwesend ist. Ja, das war ich. So, ja. Danke. Im Baströckchen. Ja, also bei den Aufnahmen. Ja. Heimlich zu Hause. Ja. Beide, alle. Ja, ja alle, ja. Nur fürs Kopfkino hier, ne? Ja. Das war in Trotz, oder? Der Bassist, unser... Der hatte aber Hosen an, unter dem Baströckchen. Der hatte Hosen darunter an, ja. Also Baströckchen gespielt. Ja. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Da bimmelt irgendwas. Du hast einen Anruf. Ja, ich mach das mal weg. Live-Schaltung. Ist vielleicht live. Vielleicht hier, ist das der Hoshi. Wir haben einen Anruf im Studio. Hoshi? Ruft hier während der Sendung ja an. Nee, der kann ja hier schreiben, der ist ja im Chat. Der braucht es ja nicht machen. So, wer auch immer die mal. Band Feeling B ist, die kennen wir nicht. Feeling B kennst du nicht? Feeling B ist eine wunderbare Band. Der Emre hat ein Bild geschickt. Der Emre ist ja gerade im Sudan. Der Emre ist der Schlagzeuger von Kommando Petermann. Ja, mit dem Emre war ich ja im Februar in Äthiopien und jetzt ist er allein in den Sudan gereist, weil ich keine Zeit hatte. War ganz traurig, dass du nicht mitkommst. Ja, und er ist ja gerade während dem Ramadans ist er im Sudan. Spaß. Ja, und ich meine, Ramadan heißt ja tagsüber auch nichts trinken. Nichts trinken, nichts essen. Ja, und das bei 40 Grad in Khartoum stelle ich mir ein bisschen heftig vor. Auf jeden Fall zeigt ihm hier gerade sein Essen und es sieht sehr lecker aus. Das sieht fantastisch aus. Guten Appetit, Emre. Viel Spaß, Emre, an dieser Stelle bei dem Salat, weil Salat sollte man in solchen Ländern nicht essen, weil er nämlich mit Wasser gewaschen wird, das nicht unseren Mägen zugute ist, ne? Weil da so ein paar Sachen rumschwimmen. Kann zumindest passieren. Ja, genau, die man so nicht gewöhnt sind. Also viel Spaß auf dem Klo, wenn du eins findest. Ach, guck mal, der Hoshi hat einen Link geschickt zu einem Song von Feeling B. Er schreibt auch noch, das ist hier Äthiopien hoch 5. Naja. Warte, ich muss ihm jetzt ein Smiley noch zurückschicken. Das muss auf jeden Fall sein. Ein Smiley nach Sudan. Während du das tust, kann ich gerade mal dem Hoshi antworten, der uns hier zuballert mit Fragen und mit Anregungen zu der laufenden Sendung. Dann schicke ich noch was. Und zwar, dass die Band Feeling B einen Song hätte, der so ähnlich klingt wie der Anfang vom Voyeur. Wobei ich sagen musste, dass der Anfang vom Voyeur ist das nicht eigentlich das, was das ganze Lied spielt, nur abgedämpft. Und wir kennen keine Band, die Feeling B heißt. Die haben Wenn bei uns abgekupfert. Nur, dass man das ein für alle Mal klar ist. So. Fertig aus. Das war's jetzt. Machen wir weiter mit Musik. Ja, mit Stimmung Konfetti. Das hört sich auch alles so. Stimmung Konfetti, ja. Das ist eine Band, ich denke mal, eine ist aus der Zone. Zone Ost. Und die Band heißt Alles in Farbe. Es regnet rein. Ja, das war die Band Alles in Farbe. Danke an die Vera an dieser Stelle, weil sie gerade entdeckt hat, dass es hier tierisch reinregnet. Ich glaube, ich muss da irgendwie einen Lappen holen oder sowas. Ne? Das ist der Hammer. sintflutartig hier. Ja, ja, das Wasser steht bis kurz unter die Brustwarze. Ja. Sehr deswegen spannend, sind wir ganz froh, alles, dass wir beim Rüdi hier im 27. Stock sind. Ja. Und da kann das Wasser nicht so schnell an uns ran. Es gibt uns noch ein paar wertvolle Stunden, bis wir Rüdi seinen Kühlschrank leer gesoffen haben. Ich muss hier nochmal was erzählen. Elmre schickt mir gerade ein Bild von einer Coca-Cola-Flasche. Und er kennt ja die Coca-Cola-Flaschen, wo da irgendwie so Namen draufstehen. Auf dieser Flasche aus im Sudan, da steht da wirklich sowas wie ISIS drauf. Ne? Mhm. Du kannst das jetzt mal in die Webcam halten. Ich kann jetzt mal in die Webcam halten, ja. Also es sieht aus wie Technik, ISIS. Die begeistert. Ja, ja. So, nee, man sieht nichts, man sieht nur ein Auf... nee, das sieht man nicht. Die Technik ist noch nicht so weit. 2015 und es ist noch nicht so weit. Ihr müsst euch noch ein paar Jahre gedulden. Ist noch nicht ausgereift, das Ganze. Ja. Ja. Herr Hoshi lässt uns ziemlich im Stich. Wir hatten uns ohnehin schon nichts zu erzählen. Und wir sind heute eingesprungen hier als Überraschungsgäste für einen Rüdi. Ja, ich wollte eigentlich, habe ich mir gedacht, alle machen ja immer so eine Sommerpause. Könnte ich das wohl auch mal machen, weil ich irgendwie im Moment gerade Urlaub habe. Aber irgendwie kann ich es halt nicht lassen. Und ihr habt so viel Mitleid mit mir gehabt am Samstag, dass ihr dann eingesprungen seid. Das finde ich sehr gut. Ja, wir waren betrunken. Ja, so mache ich es auch immer. Ne? Quatsche ich irgendwelche Leute an, die betrunken sind und dann erinnere sie an ihr Ehrgefühl, dass sie dann kommen, obwohl sie es am nächsten Tag gar nicht mehr wissen. Und dann kommt sowas dabei raus. Also jetzt, wenn ihr in die Sendung gern kommen wollt und in der Nähe von Köln wohnt oder herkommen wollt, dann seid ihr gerne eingeladen, jeden Montag zwischen 20 und 21 Uhr oder heute halt, jetzt habe ich das also ein bisschen verschoben, weil ihr vorher noch Flamingo tanzen wart. Ja, ja. Flamingo tanzen, ja. Einbeinig. Ein Bein. Ein Bein, ja. Ja. Flamenco. Wir haben uns schon wieder. Flamenco. Das war nicht Absicht. Okay. Ja. Hier das Bild von Emre für den Chat. Also Hoshi, wenn du mal in die Sendung kommen möchtest. Ja. Genau. Wir wüssten, glaube ich, inzwischen alle gern, wo du bist. Wir haben nämlich heute... wer du bist. Genau. Gott hat den Chat rumbetreten. Ja. Wir haben nämlich heute extrem wenig Zuhörer. Das ist wohl ein Mindestmengenrekord, den wir gerade aufstellen. Dafür haben wir halt einen, der aktiv ist für alle, und das ist der Hoshi. Das ist ja immer so. Ich mache die Sendung immer nur für die einzelnen Zuhörerinnen und Hörer. Alu, ich mache das Fisch ja nicht für alle. Auch da. Ja, ich mache das ja nur für dich da draußen. Die, der du zuhörst. Für niemand anderes. Ist ja kein Massenmedium hier. Nee. Ne? Ist das eher so eine Point-to-Point-Verbindung. Genau, ja, das ist so wie telefonieren. Ja. was wollte ich jetzt noch? Ich wollte eher 80, wollte ich ein Lied spielen. Oh, das wollen wir auch hören. Ja, weil du gehst ja bald aufs Konzert nach Düsseldorf, ne? Die machen ein Soli-Konzert, weil nach einem Konzert in München-Gladbach die Instrumente geklaut worden sind. Komplett. Ganz schön scheiße, ja. Ja. Ja. Ja. Also ich habe gehört, also sie haben von dem ganzen Zeug ist eine Menge wieder aufgetaucht unter einer Treppe. Ach so. Weil ich einen von den Veranstaltern kenne da, aber das halt die ganzen Instrumente, also die wirklichen Instrumente und Tops, was alles. Die haben zuerst nicht rausgefunden, irgendwie, wie sie reingekommen sind, ne? Mhm. Und das war auch keine Einbruchsspur. Und da haben sie irgendwie unten im Keller hinter so einer Wand von irgendwas, keine Ahnung, was aufgestapelt, haben sie halt so ein Klappfenster gefunden, wo sie irgendwie reingekommen sind. Und da haben sie dann nur die Instrumente rausgekriegt und so. Den Rest hätten sie wohl im Keller versteckt und wollten es später rausbringen. Ja. Ne? Ach du Scheiße. Ja, aber es war sowieso, das war unglaublich viel am Arsch, weil die ja mit Feuerlöschern da rumgesprüht haben und so. Und das musste alles, genau. Und deswegen waren sie jetzt das Solo-Konzert, glaube ich, auch, um den Schaden da mitzutragen, der da entstanden ist. Ja. Ich kann da leider nicht hingehen, aber ihr solltet da alle hingehen und E80 all euer Geld geben und all die fantastischen E80-Platten kaufen und das abfeiern. Also viel Spaß bei dem Lied von der Platte Alle Ziele. Das Lied heißt Tanz. We'll be right back. Ja, danke an Hoshi. Ich habe es rausgefunden, woran es liegt, dass man uns im Hintergrund gehört hat. Ich habe vergessen, einen Knopf zu drücken. Passiert alle 15 Jahre. Wie lange gibt es denn jetzt? 15 Jahre. Ah. Ja. Haben wir eine Weile Ruhe. Ja. Ja, das kann passieren. Meine Fresse, ich bin halt... Wir entschuldigen uns bei allen Kindern und... Ich habe sich von unserem Geschlafen verletzt gefühlt. Also es ist wirklich vor 10 Jahren mal passiert, da hatte ich auch das Mikrofon noch offen, aber den Regler halt noch oben. Und da hat wirklich einer angerufen von der Landesmedienanstalt und hat gemeint, keine Angst, es ist nichts passiert, ich wollte bloß sagen, ihr Mikrofon ist noch offen. Oh. Während dem Song. Von der Landesmedienanstalt? Ja, weil die hören da immer zu. Ach so. Ja, das ist ja eine offizielle Sendung, die von der Landesmedienanstalt überwacht wird, weil wir haben ja einen Bildungsauftrag. Über. Ja. Das heißt, jede Sendung, die in jedem. Die dann im Bermuda-Funk läuft. Ja. Okay. Also der hat dann halt keine Live-Sendung gehört, sondern eine Aufzeichnung, die montags aufgezeichnet worden ist. Und der ging halt davon aus, es war eine Live-Sendung. Ich saß dann halt daneben, als die Sendung wieder gespielt worden ist, weil damals gab es noch nichts, da musste man noch CD einlegen, CD brennen, CD einlegen und da saß ich halt daneben, um danach dann die CD wieder rauszunehmen, eine andere CD reinzulegen. Ja, ja. Ja, ja, das war halt noch damals, ne? Wow. Ja. Dann an dieser Stelle einen Gruß an das Fachpersonal von der Landesmedienanstalt. Genau. Ich bin Quatsch hier. Und an Hoshi, der natürlich aufgepasst hat. Aber das kann man jetzt alles nicht mehr rückgängig machen. So ist es halt mal, ne? So ist das. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt höre ich mich über die Anlage, aber das bilde ich mir vermutlich nur ein, ne? Das Bild steht dir ein, hoffentlich. Hoffentlich. Ich bin zu viel in der Lage. Ja. Bring mich nicht durcheinander. Ich habe noch eine schöne Band, habe ich letztens entdeckt, weil ich immer so auf random irgendwie auf meinem Smartphone irgendwie Musik höre. Und dann habe ich gedacht, das Lied spiele ich in der nächsten Sendung. Das hat mir richtig gut gefallen. Nämlich von der Band Ansicht X, die es leider auch nicht mehr gibt. Die kommen aus Brandenburg oder so ähnlich. Aus dieser Stadt. Oder so ähnlich. Wie Brandenburg. Ja, hier, ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall die Band Mecklenburg. Potsdam. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen die irgendwo aus dem Osten. Gibt es leider die nicht mehr. Die werden schon wissen, wo sie herkommen. Die heißen Ansicht X. Und das Lied heißt Die Würde des Schweins. Von ihrer Platte damals, die hieß Bassbox. Na? Läuft. Jemand war den Jungschwein, der Mutter wurde, und da in die Förde, der Schwein ist so nah, finde es ein großartiges Lied. Allerdings. Ich stimme dem unverhohlen zu. So. Ich auch. Ja. Wir machen uns gerade ein neues Bier parat. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause macht. Wir sehen sie hier bei den Leuten, die die Webcam nicht abgeklebt haben. Ja, richtig. Was sie machen. Ja, aber auf dem kleinen Bildschirm kann man es so nicht so richtig wirklich erkennen. Ja, ich kann es mal größer machen. Der eine liegt in der Badewanne, aber so genau will man es auch nicht sehen. Und isst dabei. Ja. Ja. Nudeln. Ich hoffe, vegane Nudeln. Natürlich. Ja. Jawohl. Ja. Prost. Prost. Prost. Auch den Zuhörern. Und Zuhörerinnen. Auch denen von der Landesmedienanstalt. Genau. Baden-Württemberg, muss man dazu sagen. Obwohl wir hier in Rheinland-Pfalz sind. Verrückt. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wirklich. Wie alles so international ist. Ja, alles ineinander greift. Ja, und ja, ja, genau. Über die Grenzen hinweg, also auch über so Sprachbarrieren. Ja. Ja. Das ist, naja. Aber so kommt man sich näher. Ja. Wenn, obwohl es im Chat ein bisschen eingeschlafen ist. Wir haben die Leute, glaube ich, alle in den Schlaf geredet. Wahrscheinlich. Vielleicht sollte man sich wieder aufwecken mit dem Lied von Interracior. Interrocitor. Interrocitor, der Band, in der du mitgespielt hast. Ich. Ich Marcel. Sogar. Ja. Ich nicht. Was für ein Instrument? Da bin ich über den Bass eingestiegen und habe dann sehr viele Jahre da Gitarre gespielt und gesungen, also, mitgesungen. Hat hochgearbeitet. Ja, mich hochgebückt. Von 4 auf 6. Ja. Mit dem Lied Pizza Delivery, which asshole drank my beer. Ja, die Todesfalle. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir doch ein Thema haben für heute Abend. Jetzt nach abendfüllendes Thema haben wir jetzt leider Thema erst jetzt gefunden. Jetzt, ja. Für die letzten 5 Minuten. Weil ihr nämlich, wie ich schon oft erwähnt wurde und habe, dass ich im Herkuleshochhaus wohne, in diesem sagenumwobenen Kölner Wohnhaus. Wahrzeichen. Wahrzeichen, ja. Alles überragenden. Und ihr habt ja auch schon gewohnt. Wir haben ja auch gewohnt, ja, über 2 Jahre, ja. Und das, wir kamen gerade drauf, weil dieses Liedchen, was wir gerade gehört haben, das wurde dann im Proberaum auch hier in der Gegend aufgenommen mit einem Roland-portablen Aufnahmegerät, was hier, wir kamen drauf, es wurde mir hier aus dem Keller gestohlen. Schon Wahnsinn, dass ich einen Keller gehabt habe, weil ich habe keinen Keller. Du hast keinen Keller, bist du sicher? Stimmt, nein. Du hast bestimmt keinen Keller. Ich hätte hier einen Keller, ja. Nee. Doch. Nein. Das sind immer so Doppelkeller. Ja, aber ihr habt ja eine größere Wohnung. Gehst du mal zum Pförtner und sagst, ich habe einen Keller hier. Nein, das müsste ja im Mietvertrag stehen. Ich habe keinen Keller, ich habe da, die haben mich ausgelacht, als ich nach dem Keller gefragt habe, weil die Wohnung ist so klein, 25 Quadratmeter und noch ein Keller. Ja, da brauchst du doch gerade eben einen Keller. Ja, klar brauchen wir einen Keller, aber ich habe halt keinen Keller. Kein Keller. Nee. Ja? Ihr hattet eine größere Wohnung, ne? Wir hatten eine größere Wohnung, ja. Ihr wart deshalb auch tiefer. Ja. Ihr wartet nicht im 27. Stock, sondern im 9. Ich glaube, es gibt in jedem Stockwerk. Es gibt in jedem Stockwerk 2 Größe und der Rest sind so groß wie dein hier. Das ist, glaube ich, so der. Also so. Schuhschachteln. Ja. Ja, ja. Was wir vergessen haben zu erwähnen, dass wir in der prinzipiellen Todesfalle hier leben, weil fast direkt über dem Rüdi sich kubikmeterweise Wasser befinden. Direkt. Das Schwimmbad im obersten Stockwerk des Hauses. Ja, 3 Stockwerke über mir ist ein riesen Schwimmbad. Naja, Riesen. Ja, also. Ist weit gegriffen. Ja. Sagen wir so. Ist einiges größer als die Wohnung hier. Also sagen wir mal so, 1000 Badewannen voll. Ja, das stimmt. Ne, das könnte hinkommen. Ja, ja. Gute Schätzung, glaube ich auch. Ja. Und das ist doch so gedacht, dass man das zur Not als Sprinkleranlage verwenden kann. Ja, also wenn ein Flugzeug reinfliegt, dann geht halt, dann explodiert nicht alles und brennt alles nieder, sondern dann ist halt alles nass. Muss man alles wieder zum Trocknen raushängen. Genau, so wie heute, wenn man vergisst, das Fenster zuzumachen. Ja, brauchen wir halt ein paar Handtücher mehr. Ja. Aber die haben jetzt vieles neu gemacht. Im Fahrstuhl ist jetzt eine Kamera. Deshalb, ja, der Fahrstuhl stinkt nicht mehr nach Pisse. Ja. Und es ist alles sehr viel ordentlicher hier. Ja, seid ihr nicht mehr hier wohnt, ne? Ja. Würde ich mal Gedanken machen dazu. Der Hoshi fragt gerade, ob ich das Schwimmbad regelmäßig benutze. Ich wohne hier seit, kann man in den Pogo-Radio-Sendungen nachhören, seit 2 Jahren vielleicht. Mhm. Ja. Und ja. Ich habe das 5-mal benutzt. Und vielleicht 2-mal alleine und das andere war nur so zum Angeben, wo irgendwelche Leute da waren zu Besuch. Und ich gesagt habe, so, jetzt gehen wir erstmal schwimmen. Ja. Wow. Aber sonst, also dieses Jahr war ich noch nie und letztes Jahr war ich vielleicht 2-mal. Ja, wir waren auch nicht so wirklich oft. Da gibt es auch eine Sauna, glaube ich. Da gibt es auch eine Sauna, ja. Und wenn man halt einen Schlüssel vom Pförtner holt, dann kann man das kostenfrei nutzen und dann hat man auch das ganze Schwimmbad für sich selbst. Das ist natürlich geil. Allerdings, wenn man da drin rumpanscht, dann, also erstmal stinkst du irgendwie noch 3 Tage später noch nach Chlor. Und montags ist ja immer Babyschwimmen, ne? Echt? Ja. Echt? Ja. Ja, das war uns nicht bekannt. Das wussten wir nicht. Ja, und nicht, dass uns das was gebracht hätte, mit Babys zu schwimmen, aber. Aber es wäre, ja, aber hätte man das gewusst. Die pissen da natürlich auch rein. Aber deshalb wahrscheinlich auch das viele Chlor. Ja, aber es ist halt auch nicht so richtig geil, wie man sich das vorstellt, dass man dann so vom Schwimmbad aus dieses Panorama begutachten kann, sondern die Fenster sind halt schon irgendwie normal wie in einer Wohnung oben und dann schwimmst du so rum und siehst eigentlich nur grauen Himmel und nicht irgendwie so an der Kante, weißt du, wie es so... Ja, wie... Dann sieht die Wohnung hier aber vermutlich auch anders aus. Wenn das so Der Hoshi fragt noch, ob da ein Bademeister rumrennt. Nee, aber das ist, auch eine Kamera und der unten der Pförtner, der kann dann halt gucken, ob ich da nicht vom Becken springe. Und wenn da jemand dann ertrinkt und der das zufällig auf seinem Bildschirm sieht, dann ist er auch bestimmt innerhalb von einer Viertelstunde hier oben im 31. Stock, um den dann zu retten. Und, genau. Der sieht mich dann auf so einem Bildschirm, der ist so 10 cm mal 5 cm groß. Da sieht er dann, ob da jemand schwimmt oder nur einen toten Mann spielt. Ja. Was ich bin. Ja. Oder einfach sich so mit den Poolnudels da einfach mal so locker ablegt. Mal treiben lässt. Ja, genau. Ich so. Ja. Ist er jetzt tot oder hat er jetzt eine Poolnudel unterm Arsch? Warte mal eine Minute, bevor du dich auf den Weg machst. Ja, genau. Das musst du hier erstmal Pförtnerhaus dicht machen. Und ja, ich habe auch gesehen, wenn man da einen Schlüssel abholt, guckt er erstmal in so einen Ordner, wo sozusagen die schwarze Liste ist von Leuten, die es halt übertrieben haben. Also ob man da nicht draufsteht, weil natürlich da auch schon extreme Partys gingen. Besonders meine russischen Nachbarn sind dafür bekannt, die da irgendwie dann so ihre Wodka-Partys machen mit Freizügigen. Klar, so ein Ghetto-Röhre. Schmeißen erstmal Fuffi in den Pool, ne? Und dann geht's ab. Also warst schon öfter zu Gast? Nein. Ich habe es nur gehört. Also war da hinterm Pförtner gestanden. Nein. Ja, genau. Ja. Ja, ob man da ordentliche Bahnen ziehen kann, kann man schon. 3-mal vielleicht. Ja, also man muss halt die ständig immer drehen. Also der Pool vom Klaus ist größer, falls den jemand kennt. Ja. Wir waren da letztes Wochenende zu Gast, zu Besuch. Der Knochenfabrik Klaus. Ja, war ziemlich sehr Anwesen. Großartig. Ja. Und wir waren sogar auf Bora Bora. Ja. Er hat uns auf Bora Bora eingeladen und wir haben dort eine sehr nette Zeit auf Bora Bora verbracht. Das ist eine Aufblasinsel. So eine ich habe es gesehen auf Fotos. Ach so, ich bin ja nicht gesehen. Bei Facebook, ich weiß nicht. Nee, Facebook, das war irgendwie so, einer hat sein Handy ausgepackt. Er hat gesagt, guck mal hier. Der Christoph war es. Ja. Ja, der war ja mit uns da. Ja, genau. Ja, sehr schön. Man hätte auch eine Fotoserie daraus machen können, wie der Christoph versucht hat, vom Wasser aus auf diese Aufblasinsel sich zu werfen. Das sah ziemlich spektakulär aus. Hättest du so eine NTV-Sendung eine Stunde lang mit Werbeunterbrechung laufen lassen können, das wäre echt die Spannung, der Spannungsbogen war, er hat ein paar Versuche gebraucht, bis er das dann gekriegt hat. Das war sehr, sehr sehenswert. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen, weil wir wollen ja niemand irgendwie dissen. Nein. Nein, machen wir nicht. Wir machen Musik weiter. Mit Kommando Petermann, oder? Ja, sicher. Oder machen wir was anderes? Nein. Machen wir Parkett. Ja. Ist ja ein Jawohl. Hit, ne? Ja. Parkett ist ein Hit. Da geht es auch wieder um Beziehungsprobleme in dem Lied. Eher um so die Probleme nach der Beziehung. Ach so, ja, genau. Ich komm nach Hause, liegt ein Zettel auf dem Tisch mit deinem Namen drauf. Nur durchgestrichen. Eigentlich hätte ich diese Botschaft nicht kapiert, wenn da nicht noch diese ärgerlichen Kratzer auf dem Boden von deinem alten Bett, die Spuren unserer Trennung in meinem Parkett. In meinem Parkett. Ich habe Tage mit dem Legen des Bodens verbracht mit Wasserwaage. Bei Tag und bei Nacht, ich habe 100.050 Millimeter Schrauben in die Dielen gedreht. Jetzt sind die Kratzer auf dem Boden von deinem alten Bett, die Spuren deines Abgangs in meinem Parkett. Ich hab gemessen, hab gesägt und hab geschraubt. Ich hab bei Google nach Geheimtipps geschaut. Ich hab mir Akkuschrauber und Werkzeug besorgt. Hab mir nen Drucklufthammer beim Nachbarn gebohrt. Ja, wir lesen gerade hier, Gott hat den Chatroom verlassen. Also, wir müssen die Sendung aufhören. Uns alle damit, also alle, die jetzt zuhören. Ja, wir müssen die Sendung aufhören. Es nützt alles nichts. Was macht Gérard Depardieu eigentlich momentan? Ich habe überlegt, den für die nächsten Petermann-Aufnahmen mal anzufragen für ein, zwei Songs oder so. Der ist doch Franzose, der redet nur Französisch. Ach, und Quatsch. Russisch jetzt inzwischen, glaube ich. Wenn ich im Fernsehen sehe, spricht der immer Deutsch. Ist alles ein Gerücht. Ach so. Er spricht astreines Pfälzisch. Der ist aus der Ecke von Frankreich. Ach so. Naja, das weiß nur kaum einer. Ja, ihr merkt schon, wir sind am Ende. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wir werden jetzt noch, ihr könnt noch ein bisschen Flamingo tanzen. Wir können noch was über Flamingo tanzen erzählen. Ja. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Ja? Ja. Es ist sehr, obwohl das so ratatang, also verkrampft aussieht, macht einen das sehr, sehr locker. Mhm. Und macht echt Bock. Also ist besser als als Nazis klatschen oder so. Ja, das auf jeden Fall. Es sieht wahrscheinlich scheiße aus, macht aber Spaß. Das ist genauso wie zum Beispiel diese Teile, die man durch die Stadt fahren hier. Diese Segways. Die Segways. Segways. Ne? Das ist die Segways sehen scheiße aus, aber macht bestimmt tierisch Laune. Ja. Ich bin noch nie eins gefahren. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin auch noch nicht so ein Motorrad auf dem Wasser gefahren. Wie heißen die Dinger? So ein Jetski. Die heißen, das habe ich mal gemacht. Das macht allerdings Bock. Aber ja, das ist halt, da denke ich mir auch mal, was für Arschlöcher. Aber selber fahren, glaube ich, macht Spaß. Ja. Ist wahrscheinlich wie mit so Porsche oder so. Ja, selber genau. Fahren macht schon Bock, aber sind halt alles Arschlöcher. Ja, so ist es auch mit dem Flamingo-Tanzen. Wahrscheinlich. Ja, dann würde ich mal sagen, nächste Woche geht's weiter. Hier war Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 24.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Und jetzt hören wir noch ein schönes Lied von der Band Gulag Beach. Die sind so, verhalten sich ungefähr so wie Mülheim Asozial zu Asozial. Die sagen irgendwie, sie kämen aus Nordkorea. Es wäre eine geflüchtete Band aus Nordkorea. In Wirklichkeit kommen sie aus. Ich sag's jetzt hier mal, teaser das jetzt mal. Oder wie heißt es? Wenn mal irgendwas. Ich komme aus Berlin. Aus Berlin. Ja, aus Berlin. Gulag Beach mit dem lieb Kim Nasty. Jungs, 조선인민군 장병들에게 Young Wiser!